NDR 5 Hörspiel am Sonntag. Wenn ich älter werde und größer und ich dann nicht mehr hier sein brauche, dann werde ich mich tüchtig behaupten. Ja, es haben sich schon viele behauptet da draußen. Auch mein Vater. Der hat sich ganz besonders tüchtig behauptet. Und so will ich werden. Wie er. Du wirst wie dein Vater und ich werde wie mein Vater. Und du hast Glück, wenn dein Vater kein Räuber ist. So einen wie mein Vater gibt's nur einmal. Eben mein Vater ist der eine. Und ich bin's nicht. Und die Gertrud, die werde ich mit mir nehmen. Denn was ist ein Mensch ohne Frau? Nämlich nichts. Hund, wohin gehen wir? Hund, Hund, wohin gehen wir? Hund, wohin gehen wir? Von Anne Lepper. Regie Claudia Johanna Last. Hund, wohin gehen wir? Und der Mond würde leuchten. Wenn ich eine Schnecke wäre und du, Alma, auch, dann wäre ich langsamer als du und ich würde neben dir herkriechen. Also ich würde rennen und du normal gehen. Und der Mond würde leuchten wie jetzt. Ja, jetzt leuchtet der gute Mond. Und ich würde sagen, wenn ich eine Schnecke wäre, Alma, du bist so schön, die schönste Schnecke überhaupt. Und du würdest sagen, das macht das Licht. Du musst jetzt schnell machen. Es reicht nun mal nicht, nur bei sich selbst alles zu verbessern. Man muss auch bei allen anderen alles verbessern, damit alles besser wird. Sonst wird nichts besser, für keinen. Ja, aber ich will nicht, dass ihr zu mir nach Hause kommt, Alma. Mutter würde es nicht verstehen, wenn ihr dort alles verbessert und Dinge umstellt. Du musst eine Überprüfung der Wohnung zulassen, Johanna. Sonst kann ja niemand entscheiden, ob du beiträgst zur Verbesserung. Das kannst du deiner Mutter sagen, dann ist sie vorbereitet, wenn wir kommen. Aber ich will nicht terrorisiert werden von euch. Und wenn du mit Jan zusammen bist, dann ist es für mich immer mehr wie Terror als wie Freundschaft. Und ich komme gar nicht vor. Terror und Kontrolle musst du auseinanderhalten können. Du musst jetzt schnell machen, sonst... Sonst was? Du musst besser werden. Dann sind wir gerettet und du auch. Wenn wir nichts tun, wenn du nichts tust, steht die Welt am Abgrund und geht kaputt. Aber die Welt geht doch nicht eher kaputt als ich. Ich gehe doch sicher vor der Welt kaputt. Sagt Mutter jedenfalls, dass ich eher kaputt gehe. Du bist dann jedenfalls schuld. Am Ende. Weil du dich der Moderne verweigert und nichts getan hast. Ja, aber ich verstehe nicht ganz, was hat das alles mit mir zu tun? Und du musst dich nicht verbessern. Solange du nicht verbessert bist, sind wir es alle nicht. Die Welt wartet nur auf dich. Bin ich nicht ein bisschen zu jung für so eine Verantwortung? In meinem Alter ist man doch für gewöhnlich für gar nichts verantwortlich, nicht mal für sein eigenes Fortkommen. Du, Alma, kann ich mir nicht später Sorgen machen um das Schicksal der Welt, wenn ich groß bin und für mich selber sorgen kann? Also willst du die Moderne boykottieren? Mit deinem Körper? Das habe ich nicht gewollt, Alma! Ein bisschen dick ist er, aber dass seine Form für irgendwas entscheidend ist... Also verbesserst du ihn. Bist du bereit? Ich bin keine Rose, Alma. Sagt Mutter jedenfalls, dass ich keine Rose bin. Du musst ganz unbedingt modern werden. Noch graust es der Moderne vor dir. Was genau graust sie denn? Sind es die Blumen an meinem Kleid? Oder soll ich Gewicht verlieren? Ich liege ja gerne einfach nur so herum. Aber irgendwie, Alma, wird man ja mit seinem Wesen geboren und abschütteln kann man es nicht. Oder kann man? Ohne deine Verbesserung keine Verbesserung der Gesellschaft, Johanna. Wie man ein Pferd pflegt, wenn man eines hat. Ein Pferd muss glänzen. Wenn es weiß ist, muss es weiß glänzen und wenn es schwarz ist, muss es schwarz glänzen. Gertrud sagt, wenn es glänzt, darf man es drücken, oder? Nur wenn es glänzt. Und ein rotes muss rot glänzen und so fort. Verstanden. Weil wenn es nicht glänzt und du drückst dich ans Pferd, dann bist du schmutzig, oder? Man darf sich nicht an schmutzige Pferde drücken. Man darf noch so einiges nicht. Im Krieg zum Beispiel stirbt das Pferd und du fällst runter, weil es tot ist. Mhm. Das Pferd, das tote Pferd wirft dich ab, Karl. Womit soll ich denn dann in den Krieg, Christopher, wenn es so ist, dass ich in den Krieg soll? Jedenfalls nicht mit Pferd. Das tote Pferd wirft dich ab und dann gute Nacht ohne Pferd im Krieg. Und was, wenn ich vergesse, es zu striegeln und ich es dann trotzdem an mich drück? Hinterlass ich dann einen Abdruck auf dem Pferd, Christopher, oder hinterlässt das Pferd einen Abdruck auf mir? Du darfst keinen Abdruck hinterlassen und auch das Pferd nicht. Wenn's aber passiert Und ich drück das ungestriegelte Pferd, wie ich dich jetzt drück, Christopher. Was dann? Christopher, was dann? Ankunft. Ankunft. Ankunft. Ankunft. Aber wenn ich gehen will, kann ich gehen, oder? Auch du wirst einmal länger bleiben wollen. Sie könnten mir ja eine Lampe mitgeben, zu meiner Hilfe. Dann könnte ich was sehen, wenn ich draußen bin. Und Proviant. Wer weiß, wie lange ich unterwegs sein muss und wo ich lande. Jedes Kind bleibt hier. Und es ist für jedes Kind eine Freude, hier zu sein. Ein bisschen was könnte ich vielleicht schon sehen. Auch ohne Lampe. Vielleicht scheint der Mond und leuchtet mir. Um mich müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ich schaff's schon mit der Hilfe des Mondes. Wenn er denn da ist. Nur die Richtung könnten Sie mir weisen. In welche Richtung muss ich bitte gehen? Wir lassen nie einen Schüler aus dem Haus. Niemals. Damit macht man sich strafbar. Und das nächste ist dann die Polizei. Die kommt mit Hunden und durchsucht das Gelände bis zum Schüler, der im Bach liegt, mit durchgeschnittener Kehle und über voll ist mit Blut. Und alle Polizisten weinen dann. So rot ist der Schüler und so verstümmelt. Aber der Schüler muss doch nicht ich gewesen sein. Es kann doch irgendeiner so rot im Bach liegen. Einer, auf den es nicht so ankommt. Es kommt auf jeden Schüler an. Ich würde lieber doch meine Mutter fragen, ob es ihr recht ist, wenn ich hier bleibe. Sie ist tot. Deine Familie hat dich mit ihrem Tod ausrangiert. Hat sie nicht. Sie hat nicht gewollt, dass ich wegkomme. Meine Mutter hätte gewollt, dass ich tot bin wie sie. Niemals hätte sie mich alleine gelassen. Und bald kommt sie und holt mich ab. Jetzt zeige ich dir dein Bett. Darin kannst du deine Eltern vergessen. Mir ist kalt. Dann nimm meine Decke. Aber dann ist dir kalt. Du könntest mit den Beinen strampeln. Aber dann kommt Kälte unter die Decke. Aber dann wird dir warm. Ich will mich lieber nicht bewegen. Dann beschwer dich nicht. Ich beschwer mich ja nicht. Du jammerst. Tu ich nicht. Tust du wohl. Mir ist kalt, Christopher. Dann nimm meine Decke. Einweisung, Einweisung, Einweisung. Einweisung. Das ist dein Schrank, Simon, für deine Sachen. Da ist ein Mond drauf. Und der Mond ist auch hier auf deinem Turnbeutel. Damit du weißt, der Turnbeutel gehört dir. Ja, vielen Dank. Aber ich brauche ihn nicht. Ich habe eine Eule. Da. Sieh, auf meinem Schrank ist eine Eule. Ich kann lesen. Er bleibt nicht, sagt er. Hat man sowas schon mal gehört? Kann er das, Frau Fern? Wieder gehen? Das würde ich gern wissen, ob er das kann. Wozu braucht einer einen Schrank, wenn er gleich geht? So einem reicht sein Koffer. Räum deine Sachen hier rein, Simon. Es ist doch noch nie jemand gegangen, oder, Frau Fern? Ist schon mal jemand gegangen? Wir sind doch alle noch hier, oder? Wenn ihr soweit seid, geht ihr alle miteinander in die Welt und die freut sich schon auf euch. Ist das sicher, Frau Fern? Freut sich die Welt, wenn sie uns sieht? Wenn eins sicher ist, Karl, dann das. Das wird ein ganz besonderer Tag, wenn ihr hinausgeht in die Welt und euch unter die Gesellschaft mischt. Und ihr braucht nichts zu fürchten. Hörst du, Karl? Der Himmel wird blau sein, die Sonne lachen und die Menschheit auch, wenn sie uns endlich sieht und ein Spalier für uns bildet. Alle jubilieren und schwenken Fähnlein. Ja. Wann denn genau? Wann lacht die Menschheit und formiert sich? Wenn ihr bereit seid. Wann genau? Mensch, Karl, du wirst es dann merken. Aber ich will doch wissen, wann. Für den Moment müsst ihr euch noch gedulden bis zum großen Tag. Hörst du, Karl? Du musst dich gedulden. Geduld wird immer belohnt. Oder, Frau Fern? Geduld wird belohnt. Aber der Simon. Was ist mit Simon? Ich werde sicher nicht hierbleiben. Mit Ausrangierten. Die taugen ja nichts. Warum sollte die Welt so einen wollen, der so ungezogen ist? So einen will die mit Sicherheit nicht. Aber er kann lesen, sagt er. Lesen. Ankunft ist Prozessen unterworfen. Und nicht von Anfang an das Ende, Simon. Und bald schon wirst du nicht mehr weg wollen. Das sind doch alles nur Behauptungen hier. Das habe ich ihm auch gesagt mit dem Prozess. Aber er glaubt mir nicht. Hab noch nie einen getroffen, der so ohne Demut gewesen ist. Gib ihm ein paar Tage. Dir sind auch ein paar Tage gegeben worden. Weinlich kann man weißlich Erdbeeren kann man essen. Erdbeeren kann man essen. Weil nämlich Erdbeeren kann man essen. Hier. Schau mal. Was? Hab mir die Pulsadern aufgeschnitten. Aber falsch, weil ich ja nicht sterben will. Man braucht Methoden, um am Leben zu bleiben. Jetzt ist mein Kleid hinüber vom Blut. Schau, es ist aus meinem Arm geflossen und hat das Kleid ruiniert. Mach ein Foto von mir, wie ich in der Sonne liege. Dann kann man auch später noch sehen, dass ich immer schon richtig war, auch äußerlich. Ganz rot ist es da, wo es vorher weiß gewesen ist. Wie als wäre es jetzt ein anderes Kleid. Ich gehe nachher ins Kino mit Jan. Es gibt einen neuen Film, sagt er. Er geht nämlich gern mit mir ins Kino und macht auch sonst alles gern mit mir. Dabei ist er äußerst beliebt und könnte jede haben. Da brauche ich doch kein neues Kleid, weil es sieht ja jetzt neu aus, neue Farbe und alles. Da spare ich Geld, Alma. Ist doch komisch, was ich für Sachen mache. Zeitverschwendung ist das, wenn man an sich selbst herumschneidet und kein neues Kleid. Ich will ja tun, was du willst. Aber Mutter sagt, du bist schlechter Einfluss, Alma, weil du Gymnasiastin bist. Und das ist gar nicht gesagt, sagt Mutter, dass du es mal besser hast im Leben. Mit Abitur, sagt Mutter, hast du es möglicherweise sogar schlechter. Weil wer braucht schon Abiturienten, sagt Mutter. Die haben ja schlechte Augen vom vielen Lesen, wie Maulwürfe. Höhere Handelsschule reicht, sagt Mutter. Du bist inzwischen alt genug, Johanna, um nicht mehr auf deine Mutter zu hören. Ich selbst habe schließlich auch aufgehört, auf meine Eltern zu hören. Und ich fühle mich besser seitdem, freier irgendwie. Sich so abhängig zu machen von anderer Leute Meinung, das wäre nichts für mich. Ja, aber Alma, du hast ja gar keine Eltern mehr. Und das finde ich jetzt ungerecht, dass du mir das vorwirfst, dass ich auf meine Eltern noch höre, wo du doch gar keine mehr hast. Und froh sein kannst, überhaupt wo untergekommen zu sein, sagt jedenfalls Mutter, dass du froh sein kannst. Weil so jemand wie dich, der so allein ist und ohne Eltern, der kommt für gewöhnlich ins Heim, sagt Mutter, wegen Mangelhaftigkeit der Lebensumstände. Ich will immer gleich mitgaloppieren. Jetzt liegt ihr hier den ganzen Tag nur rum und tut nichts und nennt das noch Vorbereitung aufs Leben? Was soll das denn sein für eine Vorbereitung, die aus Herumliegen besteht? Das ist ein Spaß, am Fenster zu stehen und das Pferd zu sehen, wie es galoppiert. So schön ist das. Ich will immer gleich mitgaloppieren. Immer will ich mich aus dem Fenster zum Pferd stürzen. Und Schule? Was ist mit Schule? Ihr müsst doch was tun. Ihr müsst aufstehen und was tun. Und sonst seid ihr verloren. Ihr müsst doch was machen, ihr retardierten Faulpelze. Wir müssen mal Frau Fern fragen, ob wir reiten dürfen, die Gertrud und ich. Wie ein Prinz müsste ich aussehen, wenn ich mich nicht irre auf dem Pferd. Der Prinz ist doch das Paradigma der Vormoderne. Da seht, jetzt galoppiert es wieder, dass ich mich aus dem Fenster stürzen will. Und ein Prinz auf einem Pferd, das sage ich euch. Der ist gleich doppelt veraltet. Prinzen sind immer modern, weil Prinzen sind die Könige von morgen. Dein Fell, das ist so schön. Dein Fell, das ist so schön. Oder wenn wir Eichhörnchen wären, dann wärst du rot und ich, weil unser Fell rot wäre. Weil bei Eichhörnchen ist das Fell rot. Dann würde ich sagen, Alma, dein Fell, das ist so schön wie kein anderes Fell. Und ich würde es anfassen, dein Fell, und es wäre ganz weich. Und dir würde das gefallen. Malerei ist doch nicht zeitgemäß. Ich werde euch malen, wenn ich weg bin. Aus der Erinnerung. Dich, Karl, werde ich ein wenig dicker malen, weil du ein wenig dicker bist. Und dich, Christopher, wie du zum Pferd gestürzt bist. Malerei ist doch nicht zeitgemäß. Das hat man früher gemacht, als die Welt noch nicht modern war. Bedauernswert seid ihr. Sonst nichts. Und wenn ich euch gemacht hätte, dann nicht so bedauernswert. Und viel schöner. Nicht so dicklich. Ihr seid doch alle miteinander viel zu dick. Gib's ihm, Christopher. Ich bin nicht dick. Jetzt aber in deinem Alter bist du ein wenig dicker. Und wenn ich dich male, dann nur in dem Alter, in dem ich dich gekannt haben werde. Du musst uns ja auch getrennt voneinander betrachten und nicht haufenweise. Ich will ja was Besonderes sein. Mutter sagt, hätte ich einen anderen rangelassen an meinen Körper, dann hätte die Tochter jetzt vielleicht Interessen. Am Nähen zum Beispiel. Da steht die Nähmaschine und wer näht? Ich nähe, die Tochter nicht. Die hat ja keine Begabung, kein Talent. Willst du denn nähen, Johanna? Das ist doch nicht modern. Heute macht man was anderes. Geht tanzen oder schwimmen. Ja, ich will ja was Besonderes sein, aber ich habe ja kein Talent dazu wie du. Ja, weil du noch nicht angefangen hast, besser zu werden. Darum. Und wenn alles erst besser ist, gibt es solche Leute nicht mehr wie deine Eltern, die einem immer zu reinreden wollen. Die schaffen wir ab, sagt Jan. Alles Veraltete wird abgeschafft, weil das Veraltete ist misslungen und das wird nicht geduldet. Und es braucht doch aber auch ein paar, die nichts können und untauglich sind, oder Alma? Und es braucht doch auch ein paar, die nicht so viel wollen wie du. Oder denen es reicht, in einer kleinen Wohnung zu leben. Ich zum Beispiel, ich könnte mir das vorstellen, dass mir das reicht, mit wenig auszukommen. Mit wenig Geld zum Beispiel. Und dafür ist doch gesorgt für wenig Geld. Da muss man sich doch nicht gegen was auflehnen. Da braucht es doch keine Revolution für. Weil man alles nimmt, wie es kommt, auch wenn da gar nichts kommt. Dann habe ich dich kennengelernt. Mein Vater und meine Mutter waren krank, hatten Pocken im Gesicht und wurden hässlicher von Tag zu Tag. Und dann sind sie gestorben. Und dann haben mich die Leute abgeholt und hergebracht. Und dann habe ich dich kennengelernt, Christopher. Meine Eltern, die hat man hingerichtet. Räuber haben die hingerichtet. Und mich haben sie verschont, weil ich was Besonderes bin. Und ich hatte nie Eltern. Aber ich bin doch auch verschont worden, oder nicht? Von den Pocken. Aber Pocken, die haben doch gar keinen Willen wie Räuber. Die Räuber haben mich willentlich verschont. Und die Pocken, die machen alles nur aus Versehen. Du bist doch nur zufällig noch am Leben. Zivilisation ist nur möglich ohne Pferd. Wir müssen uns über alles Gedanken machen. Also auch über den Staat. Warum, Simon? Was ist mit dem Staat? Ist was nicht in Ordnung? Ein Staat ist groß und, wenn er gut geführt ist, übersichtlich. Und er hat Berge und Täler und manchmal liegt er am Meer. Und wenn er schlecht geführt ist, wo liegt er dann? Dann ist er manchmal das Gegenteil, aber nicht unbedingt klein. Und er hat Pferde, oder? Ein moderner Staat braucht keine Pferde. Das hat die Geschichte gezeigt. Hat sie das? Ich kann es nicht glauben. Das Pferd ist doch auch modern, und zwar in hohem Maße. Viel moderner als etwas anderes. Es gehört nämlich, sagt Gertrud, zur Avantgarde. Es reitet voraus, immer voraus. Das Pferd ist seinem Wesen nach veraltet und stirbt zu früh. Nur malen lässt es sich noch. Für die moderne Malerei taugt es, und für nichts sonst. Alle Pferde von den Koppeln und auf die Leinwände, verstanden? Nicht bei guter Pflege. Nicht, wenn ich es gut pflege. Frag Christopher, wenn du es mir nicht glaubst. Bei guter Pflege ist das Pferd das modernste überhaupt. Das Pferdezeitalter ist vorbei. Wir leben jetzt in der Zeit nach dem Pferd. Aber ich kann es doch sehen. Da hinten steht ein Pferd. Ich habe es gezählt. Also gehört es zum Staat dazu, wie Gertrud. Wir leben nach dem Pferd im so und so vielen Jahr nach Pferd sozusagen. Ich gebe dir gleich so und so vieltes Jahr. Das Pferd taugt nämlich für alles, nur für den Krieg nicht. Weil im Krieg wirft es dich ab, weil es tot ist. Und das ist in hohem Maße zivilisiert, das Pferd. Und blass sein ist auch vornehm. Dein Gesicht muss ganz weiß sein, dann ist alles in Ordnung. Dann will dich jede Frau, auch Gertrud. Und überhaupt bekommst du nur Einlass in den Staat, wenn du auf einem Pferd geritten kommst. Wie willst du denn durch das Spalier reiten ohne Pferd? Zivilisation ist unmöglich ohne Pferd. Wenn noch irgendwo ein Pferd ist, dann gehört das auf die Leinwand. Weil es unterdrückt die Moderne. Und zwar mit Absicht. Das Pferd ist das Allermodernste. Woran soll ich mich denn drücken, wenn kein Pferd da ist? Und woran Gertrud? Sag, woran? Dauert's noch lange bis zur Epidemie? Du musst einen langen Schritt nach vorne machen, Johanna. Mach ich ja. Sieh doch hin, wie lange er ist. Jetzt musst du auch mit dem anderen Fuß einen langen Schritt nach vorne machen. So, wie ich. So, wie ich mich bewege, musst du dich auch bewegen. Sieh zu. So? Mach ich so richtig, Alma? Sag schon, mach ich so richtig? Bewege ich mich jetzt richtig, wie man sich bewegen soll? Ja, so. Und jetzt musst du mit dem linken Fuß einen kleinen Schritt nach links machen. Und den rechten Fuß musst du neben den linken setzen. Und dann musst du mit dem linken einen Schritt zurück machen. Und dann musst du auch mit dem rechten einen Schritt zurück machen. Und dann wieder einen kleinen Schritt mit dem linken nach links. Und den rechten daneben. Und dann wieder von vorne. Das ist schon alles. Das ist schon alles. Oder kommt noch was? Muss ich noch mehr lernen oder reicht's jetzt langsam? Das ist ein neuer Tanz. Den machen wir jetzt modern. Aha. Und wozu machen wir den modern? Ich versteh's nicht, Alma. Was hat der Tanz mit uns zu tun? Wenn die ganze Welt diesen Tanz tanzt, wenn's eine Tanzepidemie gibt und alle Menschen auf Erden nur noch diesen Tanz tanzen und einander daran erkennen, dass sie dieselben Bewegungen machen, nämlich die, die du gerade gemacht hast, können wir sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Dann ist flächendeckend alles modern. Denn dieser Tanz ist der Tanz der Moderne und daran kannst du die Moderne erkennen. Dauert's noch lange bis zur Epidemie? Mir macht's keine Freude bisher. Ich habe noch nie gerne getanzt und wenn ich mal heirate, dann sicher keinen Tänzer. Ich nehme jeden, aber keinen, der tanzt. Weil du es nicht kannst. Weil du nicht zuhörst, wenn ich dir den Tanz erkläre. Sieh, so musst du tanzen. Hier der Fuß da, so und so musst du es machen. Wir müssen jeden Bereich unterwandern mit was Modernem. Die Eisdielen, die Schulen, die Häuser, die Heime, die Haustiere. Alles muss ersetzt werden mit modernem Eis und modernen Haustieren. Der Mensch wird abgelöst durch den Typus des Tänzers. Meine Dummheit schwindet auch. Ich fange an zu verstehen, Alma. Ich fange an, den Tanz zu verstehen. Er ist modern, stimmt's? Und daran dann werden wir die Moderne erkennen, dass sie diesen Tanz tanzt. Dann tanzt sie den Tanz der Moderne. Und ohne diesen Tanz gibt es keine Moderne, stimmt's, Alma? Und keinen Typus. Das stimmt doch jetzt. Astronauten sehen alles von oben. Euch alle miteinander hat man doch ausrangiert. Wie kann ich jetzt ausrangiert sein, wo ich doch Direktor werde? Von einer Fabrik oder einem Zoo? Erklär mir das. Es ist doch noch kein Direktor ein Ausrangierter gewesen. Oder ein Astronaut. Der war doch niemals ausrangiert. So einer, der sieht bloß alles von oben aus dem Weltraum. Man darf kein Grobklotz sein, wenn man rangiert wird, weil sonst spürt man nichts. Und man muss immer alles spüren. Astronauten sehen alles immer von oben, hörst du? Die sind nicht ausrangiert. Du kennst uns doch gar nicht. Kommst hier rein und sagst das und das und so sei es und wir sollen dir glauben? Wir sind aber keine Glaubensgemeinschaft, sondern ziemlich faktisch. Und das vermissen wir an dir. Wir leben im so und so vierten Jahrtausend, sind Anhänger der allermodernsten Moderne und zufällig temporäre Bewohner dieses Hauses für Kinder und lassen uns nichts einreden, was nicht zusammenpasst mit dem von mir Gesagten. Und du bist das Gegenteil von dem, was wir wissen. Ich war in der Schule und ich will mal studieren später. Darum habe ich auch die Berechtigung, sowas zu euch zu sagen. Schau doch erst mal hin, bevor du was sagst. Dann würdest du sehen, wie modern wir hier leben und wie fortschrittlich. Wir haben hier auch Beleuchtung. Was Moderneres als uns gibt's gar nicht, auf der ganzen Welt nicht. Und wenn wir hier rauskommen, später, wenn wir taugen, dann werden wir der Maßstab sein für alles. Ihr seid das Gegenteil. Unmodern nämlich. Die Möglichkeit besteht doch, oder? Dass ihr absolut veraltet seid, wie Militärkapellen so veraltet. Passatisten seid ihr und zu nichts zu gebrauchen. Wir sind sehr wohl zu gebrauchen, oder Christopher? Und keine Passatisten. Wenn hier einer Passatist ist, dann bist du das, verstanden? Und keiner von uns. Ihr redet bloß und redet und bildet euch was ein und nichts stimmt. Alles falsch. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht so einen veralteten Schwachsinn gehört, wie hier von euch. Die Moderne, das sage ich euch, die ist draußen. Nicht drin. Und wenn einer modern ist, dann bin ich das. Weil ich komme von draußen. Gerade eben bin ich noch in der Moderne gewesen. Da gehe ich auch schnellstens wieder hin. Er soll aufhören. Christopher, sag ihm, er lügt oder ich schlag ihn. Wenn Leute so aussehen, wie ihr ausseht und da sind, wo ihr seid, dann nennt man die Ausrangierte. Alle tun das. Und Ausrangierte, das sage ich euch, die braucht niemand. Und Christopher sagt dir das Gegenteil. Was habt ihr denn? Es ist nun mal so, wie ich sag. Ob ihr es glaubt oder nicht, ihr seid ausrangiert. Sonst wärt ihr ja gar nicht hier. Sonst wärt ihr doch draußen. Ist er's? Nicht mal das seid ihr. Sind wir doch. Nein, seid ihr nicht. Sind wir wohl, fragt Gertrud. Sicher nicht. Auf jeden Fall. Leider nein. Oh, doch. Nein, niemals. Und du? Was bist du? Ich bin gerettet. Geschützt und deshalb gerettet. Mit mir wird was passieren. Ha! Jawohl! Christopher? Ja? Ist er's? Nein, natürlich nicht. Natürlich, doch, ich bin's. Er ist's. Er ist's nicht. Und wenn doch? Kein Wenn. Aha. Und ihr seid nicht mal etwas. Nur allein. Schau dich doch mal um. Wir sind nicht allein. Christopher, das sind wir doch nicht, oder? Was er sagt? Ihr seid nur allein. Christopher! Wir finden da was verwirrend, Sir. Sie haben doch gesagt, dass wir alles verstehen werden, wenn wir bereit sind. Und dass wir rauskommen, wenn wir soweit sind. Mhm. Und dass wir draußen Familien gründen müssen, außer man mag keine Familien. Dann nicht. Dann muss man was anderes gründen. Das haben Sie doch gesagt, dass alles gut wird, wenn wir soweit sind und dass wir uns noch gedulden sollen. Stimmt was nicht? Wir finden da was verwirrend, Sir. Ja, eben. Es ist alles in Ordnung, soweit. Und wir gedulden uns. Aber sag's ihr doch, Christopher. Sie haben ja gesagt, wenn wir groß sind, brauchen wir Arbeit. Und es gibt verschiedene Arten zu arbeiten. Und mit allen verdient man Geld. Ja, was ist damit? Es ist komisch. Hör mal, was komisch ist. Mein Vater hat nie gearbeitet. Wenn wir bereit sind, haben Sie gesagt, gibt's genügend Arbeit und zwar für Millionen. Und jeder kann machen, was er will und sich was aussuchen, wenn er bereit ist. Was ist denn? Was habt ihr denn? Sind wir modern genug für die Welt? Weil wir müssen ganz unbedingt modern sein. Wieso sollte das nicht stimmen? Weil der Simon? Ja, weil der Simon sagt, alles Lüge hier. Und wir sind ausrangiert, sagt er. Und keiner will uns. Alle wollen euch. Das wisst ihr doch. Ja, schon. Aber will die Welt uns auch? Das wollen wir wissen. Sind wir gewollt von der Welt? Weil wir wollen nur groß werden, wenn wir gewollt sind von der Welt. Gertrud zählt nicht. Du bist nichts Besonderes. Das wissen wir jetzt definitiv. Bin ich wohl, hört ihr? Und wer was Besonderes ist, dem passiert auch was Besonderes. Und das ist, was euch nicht passiert. Bei mir geht's eine Schanze hoch. Mein Leben ist eine Schanze. Und eures nicht eine Schanze. Mit Hund. Ich werde nämlich einen Hund haben, wenn ich hier rauskomme. Den hat mir meine Mutter versprochen. Es gibt Regeln. Dich melde ich gleich mit deiner großen Fresse. Und wer gemeldet wird... Du wirst ja sehen, was mit dem passiert, der gemeldet wird. Mach ihm keine Angst. Jedenfalls keine große, Karl. Er kann ja nichts dazu, wenn er so ein Großmaul ist. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bin eh bald weg. Ihr werdet's ja sehen. Du musst einfach hören, was Christopher sagt. Und Strafe ist immer eine nützliche Sache. Ich werd gern bestraft, aber eben nur ab und zu. Und manchmal hau ich mich selbst, wenn es notwendig ist. Ich höre nichts, weil ich höre nur, wenn ich will. Und jetzt will ich nicht. Und wenn ich dann doch mal wollen sollte, bin ich schon weg. Und ihr werdet denken, huh, da war ein Gespenst. Gib's ihm, Christopher, wenn er nicht hört. Jetzt willst du nicht, aber bald. Du wirst sehen, wie bald du wollen wirst. Selbst wenn hier Mädchen wären, dann wäre keins von denen der Anführer. Weil Anführer gibt's hier nicht. Hörst du, was Christopher sagt? Anführer gibt es hier nicht. Und keine Mädchen. Und was ist mit Gertrud? Gertrud zählt nicht. Sie ist ein Mädchen, oder? Sie zählt nicht. Da spielt das Geschlecht keine Rolle, wenn einer nicht zählt. Es muss im Leben mehr als alles geben. Mehr als alles gibt es nicht. Aber es muss im Leben mehr als alles geben. Da draußen nämlich. Und da will ich hin. Da wollen alle hin, die bei Verstand sind. Und ich bin's. Das hat man ihnen wohl nicht gesagt bei meiner Einlieferung, dass mit meinem Kopf alles in Ordnung ist. Wieso sollte es draußen besser sein als hier? Hier ist doch alles. Das weiß jeder Hund. Jedes Tier weiß das. Da hast du dir etwas einreden lassen, Simon. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Es war sehr nett. Vielen Dank. Aber wenn ich nicht hier wäre, könnte ich jetzt woanders sein. In Amerika. Ich wäre jetzt in Amerika. In New York nämlich. Mit meinen Eltern wäre ich jetzt in New York. Und wir würden gerade was essen. Abendessen. Oder Mittagessen. Ganz egal. Aber an einem Tisch. Ich säß jetzt mit meinen Eltern an einem Tisch. Wenn ich nicht hier wäre. Draußen ist nämlich alles schön. Wie wenn ein Gott alles mit Glitzer bestäubt hätte. So ist das Leben draußen. Und hier, ihr Haus hier, ist doch bloß ein billiger Quatsch im Vergleich. Man kann nur mit einer gewissen Erlaubnis und mit der Vollziehung gewisser Gesten irgendwo anders eintreten. Und so weit ist es noch nicht, Simon. Hörst du? Es gibt jetzt keinen besseren Ort als diesen hier für dich. Das hier ist dein Ort. Da musst du bleiben. Ich kann Ihnen nicht dankbar sein. Sag, wäre ich nicht selbst längst weg, wenn es einen besseren Ort gäbe als diesen? Simon, ich wäre doch wohl längst woanders. Wenn es woanders besser wäre als hier, das glaubst du doch. Das musst du mir unbedingt glauben, dass ich dann weg wäre. Wozu bin ich auf Erden, wenn mir nicht recht gegeben wird? Wenn sich alles gegen mich wendet wie ein blutiges Messer. Jetzt weinst du. Und es wäre gar nicht nötig gewesen. Sei doch fröhlich. Was soll ich mit einem weinenden Kind? Aber ich lass ihn, wenn er weinen will. Es ist eben nicht jeder wie Christopher, der sein Herz hier versenkt hat. Und ohne Herz kann ein Mensch nicht gehen. Ein Mensch bleibt da, wo sein Herz ist. Simon, gib uns dein Herz und alles wird gut. Hund, wohin gehen wir? Hund, Hund, wohin gehen wir? Hund, wohin gehen wir? Da ist ein Kind ohne Augen. Es gibt fast nichts auf Erden als dieses Kind ohne Augen. Die sind ihm ausgefallen vor langer Zeit, aus dem Kopf gefallen. Wie dem Kind die Augen aus dem Kopf gefallen sind und wie es dabei geschrien hat vor Schmerzen und wie nur sein Hund bei ihm gesessen hat in genau dieser Zeit. Seitdem ist das Kind mit dem Hund unterwegs, der kein Blindenhund ist. Hier führt nicht der Hund das Kind oder das Kind den Hund. Und manchmal fragt das Kind, Hund, wohin gehen wir? Aber der Hund gibt keine Antwort. Krokodil ist das Wertvollste. Krokodil ist das Wertvollste. Krokodil ist das Wertvollste. Ich sag euch, es reicht ein Koffer. Jeder braucht seinen eigenen. Und dann kann jeder gehen. Und wie muss der aussehen? Am besten ist ein Koffer aus Krokodil, weil Krokodil ist das Wertvollste. Dann mache ich mir einen selbst aus Krokodil. Wo willst du denn das Krokodil herkriegen? Ja, vielleicht aus dem Zoo. Aber ich bin doch noch kein Direktor. Das dauert noch. Ich bin doch noch im Übergang zum Direktor. Karl, hast du das vergessen? Krokodil ist das Beste. Mit so einem Koffer kommst du überall gut an. Jetzt müsste es der Gesellschaft eigentlich schon besser gehen. Ich bin jetzt ganz modern, Alma. Hast du es hingekriegt? Meinst du? Jawohl, ich glaube schon. Ich habe ein neues Kleid in Blau. Jetzt müsste es der Gesellschaft eigentlich schon ein bisschen besser gehen, wenn es nur an mir gelegen hat. Und die Stadt, die müsste jetzt eigentlich ein Schwimmbad haben und einen Bahnhof. Weil so stelle ich mir die Moderne vor, dass man mal woanders sein kann, wenn man will, und nicht am Ort stagniert. Und wieso spüre ich es dann nicht? Es müsste sich doch direkt auch auf mein Leben auswirken, wenn du modern wärst. Es dauert vielleicht einen Moment, bis sich das auswirkt. Aber schau doch endlich, wie modern ich jetzt bin. Jetzt graust es keine mehr von mir. Man muss ganz unbedingt modern sein. Es ist im Gegenteil alles noch wie immer. Jan zum Beispiel hat mich nicht recht küssen wollen. Und das müsste er doch, wenn die Gesellschaft eine andere wäre. Wenn nun alles gut wäre, dann gäbe es auch kein Jugendzentrum mehr. Solange es noch Jugendzentren gibt auf Erden, solange ist was nicht in Ordnung. Boah, alles ist alt. Alles wie gestern, keine Veränderung, nirgends. Alles modern. Kannst du es nicht empfinden, Alma? Das musst du doch spüren, dass jetzt alles gut ist. Das Jugendzentrum verschwindet dann sicher in den nächsten Tagen. Wobei, eigentlich bin ich da immer ganz gern hingegangen. Können wir es nicht behalten in der Moderne? Als Erinnerung? Ich habe mich geirrt, was dich angeht. Alle Hoffnung zunichte. Es hat sich nichts geändert. Auch in der Natur, alles beim Alten, alle Blätter noch da. Bald fallen sie ab, es wird Herbst, sagt Mutter. Oh, deine Mutter hat nichts verstanden, Herbst. Wie, kein Herbst mehr? Keine Auswirkung hat dein Kleid. Vielleicht, weil es nicht schön genug ist. Vielleicht war es mal schön. Jetzt nennt man das Kleid hässlich. Hörst du? Du hast nicht genug getan gegen die Unterdrückung der Moderne. Mit was Hässlichem kommst du nicht weit. Damit fällst du zurück. Aber du hast dich ja die ganze Zeit nicht so ums Moderne bemüht wie ich. Und jetzt bist du veraltet, Alma. Wenn du zu mir sprichst, dann ist das, wie wenn ein Pferd noch mal zuckt, bevor es stirbt. Ich hau dich gleich, veraltet. Es kann nur eine von uns modern sein. Weil wenn alle modern sind, kann man das Moderne ja gar nicht mehr sehen. Dann ist es ja nichts Besonderes mehr. Oder, Alma? Stimmt doch. Jetzt braucht man nur mich anzuschauen, wenn man das Moderne sehen will. Du bist nicht modern, du bist gar nichts. Im Moment jedenfalls. Was denn? Lass mich! So sehr. Lass das! Habe ich mich angestrengt, so sehr! Auch Mutter hat sich schon gewundert, wie sehr ich mich anstrenge, wo ich doch sonst immer nur liege. Im Jugendzentrum bin ich auch nicht gewesen, obwohl ich sonst so gerne ins Jugendzentrum gehe. Da! Da! Hast du das Kleid und die Moderne? Frei wie ein Pferd. Juhu! Jawohl! Wir probieren's weiter! Im Galopp! Seht, wie ich galoppiere! Ruhig, Karl! Ruhig, ruhig! Yippie! Satisfaktion? Satisfaktion, würdest du sagen? Satisfaktion, würdest du sagen? Satisfaktion, würdest du sagen? Und wenn ich hier bliebe, dann würde ich bald Jan küssen müssen. Weil wenn man zu dritt ist, gibt's immer solche Verwicklungen, Affären nämlich. Und dann müsstest du mich herausfordern. Satisfaktion, würdest du sagen. Und ich würde sagen, gut, dann eben Satisfaktion. Und dann wärst du tot. Und ich hätte dich erschossen, weil du hättest ja unbedingt Sühne gewollt für deine Ehre. Du kannst mich doch nicht einfach erschießen. Ich bin doch deine Freundin. Wir kennen uns doch schon immer. Wir waren doch schon zusammen im Kindergarten. So jemand kannst du doch nicht einfach erschießen, den du schon im Kindergarten kanntest. Will ich ja gar nicht. Ich sag bloß, was passiert, was logisch wäre. Aber du bleibst doch, gehst doch nicht weg, Johanna. Wir haben doch noch was vor zusammen. Was wird aus dem Aufstand? Was wird aus der Vernichtung? Sag, wo brennt was, wenn du weg bist? Wo fliegt was in die Luft? Johanna. Ach, Aufstand. Mutter hat mir doch einen Koffer gekauft. Schau, wie schön er ist. Da tue ich alles rein. Ich habe eh nie gern getanzt, Alma. Ich habe nur so getan, weil ich ein guter Mensch bin, Alma. Ich bin ein guter Mensch. Der Koffer ist wirklich schön. Kann ich ihn haben? Wie kann ich ihn dir geben, wo ich ihn selber brauche für meine privaten Dinge? Für die Bürste und den Spiegel. Und hier? Schau, ein Foto von meinen Eltern, das tue ich auch da rein. Das ist mein Eigentum. Deine Mutter, die hätten wir gleich vernichten sollen, von Anfang an. Jetzt bist du schon kurz davor, Satisfaktion zu sagen. Ich bin kurz vor gar nichts, hörst du? Beleidigt bist du, weil du den Koffer willst. Ohne Koffer bist du ein Niemand. Johanna, was ist denn los? Du bist ja völlig verdreht. Ich bin jetzt gefestigt, hörst du? In Richtung Vernunft. Unsere Freundschaft, Alma, das sag ich dir, das war jugendliche Verwirrung. Da bin ich jetzt drüber hinaus. Jetzt sag ich wirklich gleich Satisfaktion und dann bist du tot. Das habe ich mir schon gedacht, dass dir das nicht gefällt. Aber so ist das eben. Ich komm weg. Mutter sagt, ich komm weg zur höheren Handelsschule, wenn du es genau wissen willst. Da lerne ich, was du nicht lernst, was Praktisches nämlich. Und da, wo ich hinkomme, da habe ich ein eigenes Zimmer. Stell dir mal vor, ein eigenes Zimmer mit geblümten Vorhängen an den Fenstern. Wir hätten vielleicht alle wegkommen sollen. Die ganze Gesellschaft. Wenn Wegsein der Moderne so überlegen ist, da hätten wir dann zusammen essen können und schlafen, wie im Ferienlager. Man möchte auch mal privat sein, Alma. Man möchte auch mal so tun dürfen, als gäbe es das nicht, Gesellschaft und Veränderung. Man möchte sich auch mal zurückziehen dürfen aus der Verantwortung und privat sein, das möchte man manchmal. Du kannst doch hier nicht weg, Johanna. Was willst du denn ohne mich? Ohne mich bist du niemand. Ein ganz abscheulicher Niemand. Und ganz allein. Du reichst doch für die Revolution, oder nicht? Du reichst doch! Und dann schreibst du mir, wie sie ausgegangen ist, okay? Ich erwarte dann deinen Brief. Dann müssen wir rennen. Also, draußen gibt's Dinge, sage ich euch. Die werden euch umhauen. Wenn man was haben will, was man noch nicht hat, was glaubt ihr, macht man dann? Man kauft's. Man nimmt Geld, geht in ein Geschäft und kauft's. So einfach ist das Leben in der Moderne. Müssten wir nicht Bescheid sagen? Nein. Wir kommen hier nie raus, wenn wir noch allen die Hand schütteln müssen. Ich denke aber schon, dass wir Bescheid sagen müssten. Und ich denke das Gegenteil. Und auf mich wird gehört, weil ich euch führe. Ich kann nicht gehen ohne Abschied, ohne gutes Benehmen. Frau Fern weint bestimmt, wenn sie uns nicht findet. Könntest du uns nicht noch an Frau Fern vorbeiführen auf dem Weg nach draußen? Ginge das vielleicht? Du kennst doch den Weg und sie weint sonst. Die Moderne wartet nicht ewig auf uns. Wir müssen uns beeilen, sonst verstehen wir die Welt nicht mehr. Ich werde das Haus vermissen. Habt ihr eure Koffer? Ja, hier ist meiner. Ja. So, wir müssen jetzt leise sein. Warum? Die Tür ist sehr laut. Und wenn wir draußen sind, müssen wir rennen. Schaut. Hoppla. Schaut. Der Mond ist heute schön. Schaut schnell aus dem Fenster. Er ist heute besonders schön. Schnell ans Fenster, sonst verschwindet er wieder hinter der Wolke dort. Ganz schön ist er heute und ganz rund. Schaut doch mal, stellt euch ans Fenster, dann seht ihr ihn. Man sieht ihn nur von diesem Fenster aus. So was Schönes kann man nur vom Fenster sehen. Gib mir den Turnbeutel oder ich sterb. Da hast du deinen Turnbeutel, du Schwachkopf. Da! Du tust mir weh. Und da hast du ihn und da, da, da. Lass mich, Christopher. Das tut weh. Hörst du mich? Christopher, ich schreie. Lass mich in Ruhe, verdammt. Ein für alle Mal will ich in Ruhe gelassen werden. Hörst du das? Ich will meine Ruhe. Absolute Ruhe will ich. Ich will nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Nur einen einzigen. Er muss nicht groß sein. Nur einen einzigen. Er muss nicht groß sein. Alles endet immer plötzlich. Auch Phasen. Immer von jetzt auf gleich. Aber es hat sich doch gar nichts verändert. Jetzt ist nur noch das Kleid schön. Schau doch genau hin. Es ist aus dem letzten Jahrhundert. Reicht mir bis zu den Füßen und ist geerbt. Da haben Sie großes Glück. Es ist immer ein großes Glück, wenn man etwas erbt, weil dann denkt jemand an dich und du bist nicht allein. Da denkt jemand an mich, der tot ist. Niemand von uns ist allein. Sie haben doch uns, Frau Fern. Und wir haben Sie. Und miteinander haben wir uns doch auch und können uns aneinander freuen. Für immer freuen. Immer vorausschauend an jemanden denken, Christopher. Und ein anderes Herz lacht. Okay, wird gemacht. Ich versuch's. Ganz fest versuch ich's. Ach, Christopher. Ich möchte noch jemanden umbringen, bevor ich sterbe. Nur einen einzigen. Er muss nicht groß sein und ich mache es auch schnell. Ich versprech's. Was ist schon dabei? Einer mehr oder weniger? Da ist doch nichts dabei. Und der Verlust nur vorübergehend. Wie alles, Christopher. Alles nur vorübergehend. Jetzt denkst du sicher, ich sei kindisch. Dabei, ich bin bloß sehr zornig. Kannst du das auseinanderhalten? Ist das nicht famos? Wir können bleiben. Wir können bleiben. Ist das nicht famos? Wir können bleiben. Aber du hast doch uns und musst nicht weinen, Simon. Es ist doch alles gut. Wieder gut. Wir können hierbleiben, hat Frau Fern gesagt. Ist das nicht famos? Wir können hierbleiben, bis wir groß sind. Kann mir nicht endlich jemand hier raushelfen? Bitte, ist da nicht irgendwer, der mir helfen kann? Bitte, Sir, können Sie mir helfen? Bitte, bitte nehmen Sie mich mit. Er ist von Sinn, Christopher. Er sagt Sir zu mir. Wie als wenn er mich mit wem verwechselt. Er soll endlich still sein. Ich war euer Heilsbringer. Euer Heiland hätte ich sein können. Mit allem, auch mit Wundern und Erlösung, wenn ihr mich gelassen hättet. Siehst du, Christopher, wie von Sinn spricht er. Wie von Sinn. Oder ist er's? Sag, Christopher, liegt da der Heiland? Sag, sieht so der Heiland aus? So klein und rotglühend und wie Simon? Nun seid ihr verloren! Ich gebe euch verloren! Eine Nervensäge warst du, nichts weiter als eine Nervensäge. Wie als hätte er Fieber, so glüht er. Simon, schau, ich bin's. Ich stehe vor dir, siehst du's? Da! Jetzt schubse ich dich. Merkst du, ich hab dich berührt. Bald bist du wieder gesund. Ich mach dich gesund. Und ich will euch nicht. Niemand will euch. Nicht ein einziger, dass ihr es wisst. Nicht ein einziger will euch, nicht mal ein ganz hässlicher. Merkst du's? Ich schubs dich, weil du so schlimme Sachen sagst, die keiner mag. Da! Jetzt rette ich dich, Simon! Spürst du meinen Bauch? Dein Bauch? Spürst du's? Die Menschheit ist lieber ganz allein als mit euch zusammen. Und meins? Ja, spürst du meins? Ja, genau. Ist ja wenig kleiner als Christophers. Daran hast du es erkannt. Nicht mal umsonst will ich so nichts nutzen. So retardierte. Niemand will solche auch nur umsonst. Da! Gesicht! Zertret's dir, merkst du's? Ich mach ein Blutbad aus dem Zimmer. Ich will durch Knöchel hohes Blut warten können. Nimm das! Da hier! Ja. Ich spür's. Es tut weh. Lass mich, bitte. Lass mich in Ruhe. Blutrot ist dein Gesicht. Und weißt du was, Simon? Es gefällt mir besser so. Gefällt uns besser so. Blutrot, was sagst du jetzt, Simon? Was sagst du? Sind wir ausrasierte, hä? Sag, haben wir ausrasierte so viel Kraft? Sag du, was ist die Ausrangierte? Ja, haben wir ausrangierte so viel Kraft? Haben wir so viel Kraft? Haben wir so viel Kraft? Haben wir so viel Kraft? Haben wir so viel Kraft? Ist doch kein Mädchentag heute. Jetzt wird Frau Fern mit uns zufrieden sein. Sie wird sehr zufrieden sein mit uns. Stimmt doch, oder? Sie wird jetzt noch ein bisschen zufriedener sein mit uns. Stimmt doch, Christopher. Jetzt lassen wir uns von niemandem mehr was einreden. Nur ich mir von dir und du dir von mir. Wir haben alles richtig gemacht. Auch Gertrud lacht. Siehst du, Christopher, wie Gertrud lacht? Sie freut sich auch. Sie freut sich immer, wenn wir uns freuen. Jede Seele lacht heute. Warum auch nicht? Heute ist so ein Tag. Ja, jede Seele lacht. Aber halt, da stimmt was nicht mit Gertrud. Sie ist ganz rot im Gesicht. Falsch machen können wir nichts. Nur alles richtig. Wir können nur in die eine Richtung handeln, in die richtige nämlich. Sie hat was abbekommen. Hab gar nicht gemerkt, dass sie dabei gewesen ist, wo sie nicht hätte dabei sein sollen. Ist doch kein Mädchentag heute. Jedenfalls nicht im engeren Sinne, oder Christopher? Mädchentag ist heute nicht. Und doch ist Gertrud so rot. Sie hat womöglich selbst noch draufgeschlagen. Wie will sie denn wieder sauber werden? Christopher, so viel Wasser gibt's doch auf Erden nicht, wie jetzt nötig wäre, um wieder sauber zu werden. Jetzt lass uns den Mond ansehen, vom Fenster aus. Und dem Pferd winken. Was sagst du, Karl? Und alles andere später. Jetzt nur Schönes. Pioniere! Wenn wir heute hier ausziehen würden, müssten wir alles so hinterlassen, als wären wir nie da gewesen. Und jeder, der hier ankommt, nach uns, würde denken, er sei der Erste hier und Pionier. Denn wenn man irgendwo der Erste ist, dann ist man Pionier. Und wo könnten wir denn sein, wenn wir nicht hier wären? Ich kann es mir nicht vorstellen, wo wir wären, wenn wir nicht hier wären. Wo ist das, nicht hier sein? Erst wenn wir groß sind und taugen, dann ziehen wir hier aus. Aber wir lassen uns nichts mehr einreden. Jetzt nicht mehr, weil wir klüger geworden sind. Weil uns der Simon klug gemacht hat. Ja, irgendwann ziehen wir aus, aber jetzt noch nicht, erst später. Ja, jetzt jedenfalls nicht, oder? Erst später. Und dann, wenn es soweit ist, nehmen wir das Pferd und reiten davon. Durch das Spalier. Du vorne auf dem Pferd und ich hinten auf dem Pferd und in die Gesellschaft hinein. Stimmt doch, Christopher, oder? Und die Gesellschaft, die jubelt dann, wenn sie uns sieht und wirft ihre Mützen in die Luft. So wird's sein. Weil es gibt Regeln. Stimmt's? Es gibt Regeln. Du? Christopher? Irgendwann später. Das Pferd? Was ist damit? Es liegt. Es schläft vielleicht. Nun schau doch endlich. Ich schau doch. Was sagst du? Sieht es krank aus? Es schläft. Aber warum sieht es krank aus, wenn es schläft? Entweder schläft es oder es ist krank. Dann hoffe ich, es schläft. Es schläft doch, Christopher. Wenn ein Pferd schläft, muss man es schlafen lassen, denn wer schläft, braucht Schlaf. Also schläft das Pferd. Aber wenn ein Pferd krank ist, muss man es pflegen. Also los, pflegen wir es. Wenn es schwer krank ist, hilft keine Pflege. Und was hilft dann, wenn keine Pflege hilft? In dem Fall hilft gar nichts mehr. In welchem Fall? Hilft keine Pflege, stirbt das Pferd. Nein, nein, es darf nicht sterben. Wir brauchen es doch, Christopher. Was soll aus uns werden? Wie sollen wir reiten? Wie durch das Spalier kommen, ohne Pferd? Wie sollen wir hier rauskommen, wenn es tot ist? Worauf sollen wir reiten? Wenn es stirbt, dann stirbt es. Wir müssen was tun, hörst du nicht? Wir können doch nicht einfach hier sitzen und nichts tun. Wenigstens probieren müssen wir was. Wir können nichts tun. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Wir können absolut nichts dagegen tun. Gar nichts, hörst du? Wenn ein Pferd aufhört zu sein, dann hört es auf damit. Das war schon immer so. Aber das Pferd... Das Haus in die Luft und das Pferd wie in einem Karl-May-Stück, so sind wir. Und dann fliegt die Welt in die Luft, auch wie in einem Karl-May-Stück, so sind wir. Mit einem Knall und ein bisschen Rauch und ein paar zungelnden Flammen, damit das ein Ende hat. Das Suchen nach einem besseren Ort. Hund, wohin gehen wir? Von Anne Lipper. Es sprachen Christopher Janusz Kozaj, Karl Matikause, Simon Patrick Mölleken, Frau Fern Irm Herrmann, Alma Lina Beckmann, Johanna Kathleen Morgeneier, Sprecher Reinhard Becker. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Mechthild Ostermann, Regieassistenz Ute Welteroth. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Christina Hensel.